Du edles Wild! Aber in Hütten wohnet der Mensch und hüllet sich ein ins verschämte Gewand, denn inniger ist achtsamer Hauch, und dass er bewahre den Geist, wie die Priesterin die himmlische Flamme, dies ist sein Verstand. Und darum ist die Willkür ihm und höhere Macht zu fehlen und zu vollbringen dem Götterähnlichen, der Gütergefährlichstes, die Sprache. Darum ist der Gütergefährlichstes, die Sprache dem Menschen gegeben, damit er schaffend, zerstörend und untergehend und wiederkehrend zur ewig Lebenden, zur Meisterin und Mutter, damit ihr Zeuge, was ihr sei, geerbet zu haben, gelernt von ihr, ihr Göttlichstes, die Allerhaltenen.